Vollbild, live aus Cannes von der 70. Ausgabe des hiesigen Filmfestivals. Und auch in diesem Jahr sind wieder viele Regisseure im Wettbewerb, die nicht schon einen oder einen anderen Preis bekommen haben, wenn nicht gar die Goldene Palme, um mal ein paar Namen zu nennen, Todd Haynes, Michael Haneke, Sofia Coppola oder Naomi Kawase. Genau, und dann stellen wir uns halt immer brav an, denn Schlange stehen ist wichtig und manchmal auch sehr lange, manchmal auch eine Stunde vor dem Film. Und in dieser Schlange steht auch seit vielen, vielen Jahren schon Anke Lewicke. Jetzt wieder zurück im Studio. Hallo Anke. Hallo, ja, ich stehe aber auch gerne in der Schlange. Da kann man sich ja schon immer mal über das austauschen, was man schon gesehen hat. Also da wird einem dann doch eigentlich nicht langweilig. Solange es nicht regnet, weil man muss nur sagen, in Cannes steht man draußen. 32 Grad in der Sonne. Man steht hier draußen vor dem Kino an, was manchmal schön ist und manchmal eben weniger schön. Anke, das ist ja 70 Jahre Cannes, eigentlich eine große Geburtstagsparty. Bist du hier permanent, wenn du aus dem Kino kommst, in Partylaune? Nee, bin ich nicht. Und ich glaube, was mich so ein bisschen stört, ist eigentlich, wie Cannes sich so selbst feiert. Ich meine, wir wissen alle, das ist das wichtigste Filmfestival. Wir kommen hier alle gerne hin. Wir wissen, dass hier die Filme laufen, die uns dann noch das nächste Jahr beschäftigen werden und alles. Aber muss ich Cannes trotzdem immer selber noch so feiern? Also es gibt doch vor jedem Film den Trailer mit dem schönen Treppen, wo man vom Meer eben in den Festivalpalais geht. Eine Animation, die ich ja sehr schön finde. Aber müssen jetzt dieses Jahr auf den Treppen noch die ganzen Namen von allen wichtigen Regisseuren stehen? Orson Welles, Ingmar Bergman. Beeindruckend ist es schon. Beeindruckend, aber ich meine, auch diese Regisseure hatten jenseits von Cannes ein Leben und Cannes hat nicht all diese Regisseure groß gemacht und alles, aber ja, sie meinten immer alles so ein, auch schon mit dem Plakat und so weiter. Und das ist mir manchmal so ein bisschen zu viel und ich finde, Cannes könnte eigentlich souveräner damit auftreten. Okay, dann wollen wir mal die ersten Tage ein bisschen Revue passieren lassen, jenseits des Festival-Trailers. Siehst du denn schon einen roten Faden, wiederkehrende Themen, an denen sich die Regisseure abarbeiten? Ja, das klingt jetzt so negativ, wenn ich sage, ach, das Kino ist hier eine moralische Anstalt, aber das meine ich eigentlich ganz positiv, weil das Kino soll uns ja auch herausfordern, provozieren und es soll uns einfach auch zeigen, wie die Regisseure unsere Gegenwart wahrnehmen, mit welchen Eindrücken sie sich einen Ausdruck verschaffen. Und ich bin aber trotzdem noch nicht so richtig aus der Reserve gelockt worden, obwohl die Filme alle visuell auf einem Top-Niveau sind, aber dann sind sie mir so moralisch gesehen einfach immer zu schwarz und weiß. Also es ist alles so eindeutig, dass ich nie richtig zur Reflexion aufgefordert werde. Also um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wir haben ja den russischen Film gesehen, Loveless, da geht es eben um ein Elternpaar, die sich scheiden lassen wollen, weil sie ihr persönliches Glück suchen und dann vernachlässigen sie ihren Sohn, keiner will den 8-9-jährigen Sohn eigentlich haben. Und man sieht einfach, wie sie alles für ihr Glück tun. Und mir kommt dieser Film aber so kalt vor. Das ist einfach eine Versuchsanordnung, die ich ganz schnell verstanden habe. Und wenn Rainer Werner Fassbinder über Claude Chabrol gesagt hat, das ist ein Insektenforscher, dann weiß ich nicht, was dieser russische Regisseur ist, weil er gibt mir überhaupt und den Figuren auch gar keinen Platz zum Atmen. Die sind eigentlich nur Funktionsträger. Man könnte aber auch sagen, dass Andrei Svaginzev, so der Regisseur, der ja auch hier mit Leviathan vor ein paar Jahren den Drehbuchpreis, glaube ich, bekommen hat, man könnte ja auch sagen, dass er uns ja nichts vormacht. Der Film heißt Loveless, also lieblos oder keine Liebe, und das ist seit dem ersten Bild. Nicht, dass ich den Film lieben würde, absolut nicht. Nein, nein, ein Film, der Loveless heißt, der will vielleicht auch gar nicht geliebt werden. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass er, ja, du hast Bergman schon genannt, auch wenn Cannes ihn vielleicht nicht entdeckt hat, den Ingmar Bergman, dann, wenn ich an die Szene einer Ehe denke, dann denke ich auch bei Loveless quasi an Szene einer Scheidung in dem Moment, und dann ist er doch sehr konsequent. Und wir wissen ja, wenn eine Figur im Film verschwindet, wie dieses Kind, dann geht es ja gar nicht um das Wiederfinden. Das ist ja nur so ein erzählerisches Device, so ein Element, damit diese Suche dann quasi auf die Figuren zurückreflektiert wird. Ja, aber bei Bergman ist es ja auch immer so gewesen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dass natürlich mit dem Ehepaar eine Gesellschaft porträtiert wurde, auch eine gewisse Stimmung damals in den 70er Jahren in Europa. Aber wenn man jetzt diesen Film nimmt, natürlich will auch dieser Regisseur über das Ehepaar Russland heute, den ganzen Kapitalismus und alles reflektieren, dokumentieren. Aber bei Bergman hatte das Ehepaar trotzdem noch ein Eigenleben. Und genau das fehlt mir hier. Das bleibt mir zu kalt. Ich meine, es gibt tolle, großartige Momente. Der Film hat tolle Bildtableaus. Und eigentlich, wenn alles auserzählt ist, also wenn eine Aktion zu Ende ist, die Figuren vielleicht schon aus dem Bild raustreten oder irgendwas machen, was nichts mehr mit zur Handlung zu tun hat, bleibt die Kamera ja noch drauf. Dann setzt immer die Musik ein und man weiß, es gibt eine Leerstelle. Wo ist der Junge? Also das ist visuell schon sehr spürbar inszeniert. Nur wenn der Regisseur das Thema einsetzt, dann wird es auch zur Masche. Ja, Susanne, auch nicht dein Favorit, ne? Nee, ist nicht mein Favorit. Also ich fand das teilweise so ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer auch die Figuren dargestellt und so weiter. Was aber auffällt ist, was sich immer wieder durchzieht, sind ja auch so die zerbröselnden Familiensituationen. Fast vor allen Filmen, muss man sagen. Genau, ne? Es ist immer so die Frage, wie geht's eigentlich weiter danach? Also ein anderer Film, der das ja auch so mit zum Thema macht, ist Todd Haynes' Wonderstruck, wo es eben um zwei Kinder geht, die im Abstand von 50 Jahren versuchen, irgendwie ihre Wurzeln zu rekonstruieren und ihre ihre Eltern zu finden. Taube Kinder, muss man sagen, ne? Und Todd Haynes ist ja auch so ein Streitball zwischen Anke und mir. Bei Carol ist das eskaliert das letzte Mal. Ich glaube, es wird nicht eskalieren, ne? Nee, aber bei Todd Haynes ist ja interessant, dass er immer das Kino auch nimmt, also die filmischen Mittel, um eine Zeit zu reflektieren. Das hat er natürlich in Carol und in seinen anderen Melodramen auch gemacht. Er hat immer damals das 50er-Jahre-Melodram genommen, um auch die Spießigkeit, die Enge dieser Zeit zu porträtieren. Alles in CinemaScope, in diesen tollen Farben. Und der Film ist ja eigentlich auch eine Reise in das Kino, sein neuer Film. Also wir haben einmal diese Stummfilmzeit, wo der Film ansetzt. Und dann haben wir aber auch gleichzeitig die 70er-Jahre. Und das macht ihm, glaube ich, große Freude, das zu spielen. Und Julianne Moore ist in beiden Zeitphasen zu sehen. Und sie fühlte sich als Regisseurin nämlich total herausgefordert, weil sie spielt einmal die Mutter des tauben Kindes und dann aber auch wieder das taube Kind. For me, because of who I played and because of the genres in which I was participating within the film, the silent film genre, and then a theatrical genre, and then later on, a character in the 70s who spoke ASL, all of these, for me, I found that it boiled down to how we communicate and what kind of, what languages we use and how we effectively use our bodies, our hands, our ourselves, without spoken English. Julianne Moore ist da natürlich, ich glaube, Arbeiten an diesem Film hat mehr Spaß gemacht, als ihn am Ende zu gucken. Das ist schon eine verkitschte Familienzusammenführung, die dann am Ende gefeiert wird. Und irgendwie schwebt über all diesen kitschigen Filmen, die man hier zum Teil sieht, Steven Spielberg letztendlich, ja, muss man sagen. Kommen wir mal zu einem anderen Film, der ehrlich gesagt so ein Solitär im Wettbewerb ist. Jupiter's Moon von einem ungarischen, eigentlich Theaterregisseur, zurzeit am Deutschen Theater unterwegs, Kornel Mundrosho. Jupiter's Moon, das ist ein Film über die Flüchtlingskrise letztendlich, ne? Ja, der ganze Film spielt in Ungarn, in Budapest größtenteils. Und eigentlich finde ich das ja eine gewagte Grundidee. Wir lernen einen geflüchteten jungen Mann kennen, der ist verwundet. Und dann stellt er auf einmal fest, dass er Superheldenfähigkeiten hat, dass er fliegen kann. Und er gerät an einen Arzt und der Arzt will eigentlich Geld mit ihm machen, sagt ihm die ganze Zeit, wenn wir genug Geld haben, kriegst du deinen Pass, dann kannst du da bleiben. Und mit den beiden ziehen wir einfach durch einen Budapest, was vielleicht ein Budapest in 10 Jahren auch sein könnte, wenn das weitergeht mit den ganzen Flüchtlingen, die kommen. Es gibt so merkwürdige Lager und es gibt auch immer wieder Terroranschläge. Also die Stimmung ist ganz gut eingefangen und der Regisseur versucht eben auch über seine Versuchsantwortung einfach ganz allgemeine Fragen zu beantworten. We are in together in that crisis, which is also kind of a hope that we can answering again the same old questions. What Europe means? What does 1,200 years mean? Tells to us. What is humanity? What is moral? What is love? And so and so. Ja, was ist Menschlichkeit, was ist Liebe, wie sieht Europa heutzutage aus? Also das sind die Fragen, die in dem Film vielleicht drinnen stecken, aber sie werden genauso allgemein gehalten. Und vielleicht hätte man sich gewünscht, dass er mit dieser Idee einfach noch mehr macht. Also was wäre, wenn der Geflüchtete wirklich mal ein Superheld gewesen wäre? Dann würde die ganze Welt doch vielleicht wirklich ein bisschen Kopf stehen, aber am Ende bleibt er dann so eine Engelsfigur. Und je mehr er abhebt, desto mehr verlieren wir eigentlich sein Schicksal auch aus den Augen.